Die Tage gingen ins Land, nichts. Der Junge war wie vom Erdboden verschluckt. Dann, in der dritten Woche, ein Tipp von einem Enfami. Der Mann hatte eine merkwürdige Geschichte aus Kenilworth, New Jersey, gehört. Beim Spazierengehen in einem Arbeiterviertel war eine Frau einem Mann begegnet, der ein großes Bündel bei sich trug. Just in dem Moment, als die Frau vorbeiging, drang aus dem Bündel ein spitzer Schrei. Der Mann eilte in ein nahes Haus, so einfach und marode, dass es als Hütte beschrieben wurde, und schloss die Tür. Die Frau aber blieb stehen und behielt die Tür im Auge. Wenige Minuten später trat derselbe Mann heraus und legte das inzwischen stumme Bündel hinten auf einen Planwagen. Dann fuhr er davon. Petrosino hatte die Geschichte kaum vernommen, da hastete er auch schon die West 23rd Street hinab und ging an Bord eines der Fährdampfer nach New Jersey. Über die Reling gebeugt lauschte der Detective den gegen den Bug schlagenden Wellen und sah zu, wie die Docks der Westside, wo die Lampen der Krämerwagen in der Dämmerung glommen wie ferne Lagerfeuer, langsam kleiner wurden. Verschiedenste Möglichkeiten schwirrten ihm durch den Kopf. Die Namen und Gesichter von Verdächtigen, die er sich vor Monaten und Jahren eingeprägt hatte und nun wieder abrief. Vielleicht trank er unterwegs ein Glas Buttermilch von einem der Händler an Bord, 3 Cent für die sterilisierte, 2 Cent für die unsterilisierte Version. Die Überfahrt würde etwa eine Viertelstunde dauern, sodass Petrosino ein paar Minuten nachdenken konnte. Der Bund der Black Hand wurde mit jedem Monat frecher und skrupelloser. Das Ausmaß dessen, was sich da in New York abspielte, war schwer begreiflich. In den Italienerkolonien, wie man die Einwandererviertel nannte, patrouillierten Männer mit geladenen Schrotflinten vor ihren Häusern. Kinder wurden in Zimmern verbarrikadiert und durften nicht zur Schule gehen. Ganze Häuserfronten waren von den Bomben des Bundes weggerissen worden und es regnete in die Wohnungen. In manchen Vierteln von New York, einer der reichsten, kosmopolitischsten Städte der Welt, detonierten so viele Sprengsätze, als würde die Metropole von einem in der Upper Bay liegenden Panzerschiff belagert. Der Bund der Finsternis hatte Dutzende Männer ermordet, verstümmelt und verkrüppelt und hielt nun 10, ja vielleicht 100.000 Bürger in seinem Bann. Die Angst war so immens, dass eine Familie bloß nach Hause kommen und eine schwarze Hand aus Kohlenstaub an ihrer Haustür zu finden brauchte, ein Zeichen, dass der Bund zu Besuch gewesen war, um sofort ihre 7 Sachen zu packen und das nächste Schiff zurück nach Italien zu nehmen. Und das geschah nicht nur in New York. Wie Petrosino lange prophezeit hatte, breitete sich die Angst von einer Stadt zur nächsten aus wie ein Präriefeuer. Die schwarze Hand war in Cleveland aufgetaucht, in Chicago, Los Angeles, Detroit, New Orleans, San Francisco, Newport, Boston und hunderten kleineren und mittleren Städten. In Bergarbeiterlagern, Steinbrüchen und den Ortschaften dazwischen. Vielerorts hatten sie Männer und Frauen ermordet, Gebäude gesprengt, Lynchmobs angestachelt und das Misstrauen der Amerikaner gegenüber ihren italienischen Nachbarn vertieft. Unzählige Menschen, nicht mal Einwanderer, waren dem Bund bereits ausgeliefert. Weitere sollten ihm bald zum Opfer fallen. Millionäre, Richter, Gouverneure, Bürgermeister, Rockefellers, Anwälte, Spieler der Chicago Cubs, Sheriffs, Staatsanwälte, feine Damen und Gangsterbosse. In jenem Januar hatten sogar Kongressmitglieder Drohbriefe des Bundes erhalten. Und obgleich diese Geschichte ein bizarres, aber gutes Ende fand, gingen doch diverse Abgeordnete daraus mit nervöser Erschöpfung hervor.